Ich möchte euch von einem Buch erzählen, das ich nie gelesen habe. Bei uns zu Hause im Bücherregal steht ein Buch. Keine Ahnung, ob es gut ist, aber den Titel dieses Buches, den finde ich richtig gut. Und das Buch heißt Fragen können wie Küsse schmecken. Keine Ahnung, ob das Buch gut ist, aber den Titel finde ich richtig gut. Weil die Erfahrung kennen wir doch alle, oder? Dass es Fragen gibt, ey, da freuen wir uns, wenn der andere sie stellt. Wenn ich das Gefühl habe im Gespräch, mein Gegenüber interessiert sich wirklich für mich, fragt nach, fragt, wie es mir bei einer Sache ging. Wenn ein Gespräch mal eben nicht so abläuft wie so ein Ping-Pong-Spiel. Das ist ja ganz oft so in Gesprächen und manchmal findet man sich ja auch selbst in solchen Gesprächen wieder. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass der eine so einen Monolog hält, irgendwie eine Geschichte erzählt. Und irgendein Stichwort aus dieser Geschichte erinnert mich an eine Geschichte, die ich mal erlebt habe. Und kaum ist er fertig, erzähle ich meine Geschichte, die ich erlebt habe. Und der andere guckt wieder, ob es irgendein Stichwort gibt, was ihn an eigene Geschichte erinnert. Und dann nimmt er das wieder als Aufhänger, seine eigene Geschichte zu erzählen. Und eigentlich redet dann jeder nur von sich. Und es ist kein echtes Gespräch. Und dann ist es echt cool, wenn der andere fragt. Und das kennen wir vielleicht alle, dass solche Gespräche dann echtes Highlight sind, wenn ich merke, mein Gegenüber interessiert sich für mich. Ich finde Fragen in mehrerer Hinsicht echt cool. Auch Fragen im Glauben. Also ich finde als Pastor, dass Gemeinde ein Ort sein soll, wo Menschen ihre Fragen stellen. Wenn Menschen auf dem Weg zu Jesus sind, dann muss man in einer Gemeinde Fragen stellen dürfen. Und auch kritische Fragen stellen dürfen. Warum ist das so? Warum glaubt ihr das so? Und mein Eindruck ist, das ist überhaupt gar keine Gefahr für den Glauben. Im Gegenteil, der Glaube wird stärker, wenn wir fragen. Weil wenn ich für mich bestimmte Fragen geklärt habe, dann steht mein Glaubenshaus auf einem festen Fundament. Und wenn dann Stürme des Zweifels kommen, dann bricht das Haus nicht so schnell ein, weil ich bin die schwierigen Themen durchgegangen. Ich habe mich den schwierigen Fragen gestellt. Also ich mag Fragen und bei der Gelegenheit möchte ich euch noch eine Frage stellen. Ob ihr mir helfen könnt? Wir suchen nämlich als unsere Kirchengemeinde jemanden ab Sommer, ab Juli, der für uns Orgel spielt. Wir haben eine halbe Stelle ausgeschrieben für die Orgel hinter mir. Jemanden, der als Kirchenmusiker oder Kirchenmusikerin bei uns hier in der Gemeinde arbeitet. Unten in der Videobeschreibung findet ihr dazu mehr Informationen. Falls ihr jemanden kennt, wo ihr denkt, hey, so wie Malte Detje predigt, oh, da gibt es doch bestimmt die oder diejenige Person, die könnte da gut in die Gemeinde reinpassen, dann bitte leitet die Infos weiter. Wir suchen nämlich jemanden, der gut in unser Team hier als Gemeinde passt. Und jetzt weiter mit der Predigt. Also Fragen finde ich an sich super, aber es ist ja nicht immer so, dass Fragen wie Küsse schmecken. Manchmal machen mir Fragen ja Angst. Manchmal rückt mir jemand mit einer Frage sehr nah auf die Pelle und ich möchte gar nicht, dass er mir die Frage stellt. Ich denke zum Beispiel an einen Jugendlichen, wo der Vater zu Hause Alkoholiker ist und wo das Kind vielleicht Angst hat, dass jemand danach fragt, hey, wie geht's da eigentlich deinem Vater? Ich habe den da letztens gesehen und dazu was fragen möchte. Und dann fürchtet man sich manchmal vor solchen Fragen. Und dann entscheidet man sich vielleicht dazu, als junger Mensch zu sagen, komm, wir gehen lieber nicht zu mir nach Hause, lass uns mal lieber bei dir treffen, weil man Angst hat, dass andere Fragen stellen könnten. Es gibt im Leben Fragen, die tun einfach nur weh. Vielleicht kennt ihr solche Fragen. Fragen wie, warum habt ihr eigentlich als Paar nie ein Kind bekommen? Das sind Fragen, die einfach nur verletzen, die viel zu nahe kommen, in unseren Schutzbereich eindringen. Und ich möchte dann lieber manchmal die Tür meines Lebenshauses zulassen, damit der andere nicht reinkommt und sieht, wie es wirklich bei mir aussieht. Manche Fragen kommen einfach zu nah. Und dann kann ich ja Fragen übrigens auch dazu benutzen, um mich selbst zu schützen. Ich kann Fragen dazu benutzen, um von schwierigen Themen abzulenken. Hier bei uns in Hamburg würde ich dann einfach fragen, und, was glaubt ihr, steigt der HSV dieses Jahr auf? Oder muss der HSV wieder in die Relegation und wir alle in Hamburg wissen leidvoll, wie das ausgeht. Und schwupps sind wir bei einem völlig anderen Thema. Wir reden über Fußball oder wir reden übers Wetter oder über sonst was. Ich kann Fragen auch dazu benutzen, um abzulenken und mich zu schützen vor schwierigen Themen im Gespräch. Und ich kann Fragen dazu benutzen, um mich zu verstecken. Ich kann mich als Person hinter meinen Fragen verstecken, sodass ich bestimmte Themen nicht zu nah an mein Herz ranlassen muss und mich hinter Fragen verstecke. Das erlebe ich ganz oft als Pastor, also nicht ganz oft, aber hin und wieder erlebe ich das als Pastor, dass Menschen sagen, ich kann nicht an Jesus glauben, ich kann diesen Weg nicht gehen, weil Zweifel mir den Weg versperren, weil Zweifel wie ein großer Felsblock im Weg liegen. Und dann reden wir im Gespräch über diese Zweifel, über diese Fragen. Eine Frage wie, wie kann ich eigentlich den Schöpfungsbericht der Bibel verbinden mit moderner Wissenschaft? Wie kann ich gleichzeitig denken und Bibel lesen? Und dann reden wir im Gespräch darüber und finden Wege, damit umzugehen mit dieser Frage. Vielleicht auch ganz befriedigende Wege, wo man sagt, ja, so kann man damit umgehen. Und zack ist der Felsen aus dem Weg, springt die Person zu einer anderen Frage und fragt sowas wie, ja, aber die Kreuzzüge, wie kann ich an einen Gott glauben, dessen Bodenpersonal so viel Schaden anrichtet? Und dann reden wir über das Thema und vielleicht finden wir im Gespräch auch eine gute Möglichkeit, damit umzugehen. Und kaum haben wir das geschafft, springt die Person zur nächsten Frage und sagt, ja, aber das Leid, wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Und das sind alles für sich völlig berechtigte Fragen und wo es sich lohnt und wichtig ist, auch drüber zu reden, auch als gläubiger Mensch. Nur manchmal habe ich den Eindruck, manche Personen schieben immer eine Frage, einen Zweifel vor, weil sie eine Sache ahnen. Und die Sache ist, wenn ich keinen Zweifel mehr hätte, dann müsste ich ja wirklich die Tür meines Lebenshauses aufmachen und Jesus reinlassen. Dann müsste ich ja wirklich ernst machen und Jesus mein Herz öffnen und er würde in mein Leben kommen. Und das will ich vielleicht nicht, da habe ich Angst. Und dann schiebe ich den nächsten Zweifel und die nächste Frage und die nächste Frage vor. Wie gesagt, das ist nicht immer so, wenn Menschen Fragen stellen. Ich mache da sehr Mut, das zu tun. Nur manchmal kann es so sein, dass ich mich hinter diesen Fragen auch verstecke. Und es gibt eine Person in der Bibel, die das bis zur Perfektion gebracht hat, sich hinter Fragen zu verstecken. Und die Person ist Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, ich weiß nicht, ob jedem klar ist, wer Pilatus war. Pilatus war der römische Statthalter in Israel zur Zeit von Jesus. Und Israel war besetzt und die Römer hatten das eigentlich so organisiert, dass die allermeisten Dinge die Juden unter sich klären konnten. Aber es gab bestimmte Dinge, das war eine Sache nur für den römischen Statthalter Pilatus. Und das war so bei der Todesstrafe. Also nur Pontius Pilatus durfte Menschen zum Tode verurteilen. Und deswegen bringen die Menschen Jesus zu Pilatus, weil Jesus aus ihrer Sicht sich blasphemisch geäußert hatte. Der Anspruch von Jesus ist, ich bin Gott, der auf die Welt gekommen ist. Und die Leute sagen, das ist Blasphemie. Das geht so nicht. Und darauf steht eigentlich die Todesstrafe, aber die kann nur Pilatus verhängen. Also bringen sie Jesus zu Pilatus. Und Pilatus fängt nun an, Jesus zu verhören. Wir lesen die Geschichte in Johannes 18 bis 19. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Ist auch unten in der Videobeschreibung ist der Predigtext angegeben. Und dieses Gespräch zwischen Jesus und Pilatus ist total interessant. Macht euch mal die Mühe und zählt die ganzen Fragen, die Pilatus in diesem Gespräch stellt. Auch schon vorher, als mit den Leuten, die Jesus da gefangen vorbeiführen. Pilatus stellt dauernd Fragen. Und Pilatus wird eigentlich als Person gar nicht richtig greifbar, was er eigentlich will, wie es in ihm aussieht, wie er Jesus sieht. Weil Pilatus sich all diesen Fragen gar nicht stellen will und sich deshalb hinter seinen Fragen versteckt. Es geht schon damit los, dass Pilatus Jesus fragt, sag mal Jesus, bist du der König der Juden? Das ist ja der etwas konstruierte Vorwurf. Und Jesus macht das total klug. Er stellt nämlich Pilatus eine Rückfrage. Eine Rückfrage, die auf sein Herz zielt. Er fragt, sag mal Pilatus, fragst du mich das eigentlich, weil die anderen von mir sagen, ich sei ein König? Oder interessiert dich das selbst? Also ich sage es mit meinen Worten, Jesus fragt Pilatus, Pilatus, interessiert es dich eigentlich, wer ich wirklich bin? Willst du das wirklich wissen? Und Pilatus weicht aus, indem er wieder eine Frage stellt. Bin ich etwa ein Jude? Geht mich das was an? Also bist du doch ein König? Und Jesus sagt, ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit zu bringen. Und Pilatus, du findest in mir die Wahrheit. Was macht Pilatus? Pilatus versteckt sich wieder hinter einer Frage. Er fragt, ja, was ist denn Wahrheit? Und das ist eine große philosophische Sache. Wir könnten jetzt die Definition von Aristoteles über Thomas von Aquin zum Wahrheitsbegriff hervorholen und anfangen darüber zu philosophieren, was Wahrheit ist, die Übereinstimmung von Sache und Gedanken oder wir können auch andere Definitionen nehmen. Und das sind spannende philosophische Fragen. Ich liebe die. Nur manchmal dienen diese Fragen dazu, sich zu verstecken. Und Pilatus macht es genauso. Denn wenn Jesus Christus vor dir steht und nach deinem Herzen fragt und sagt, hey, ich bin gekommen, um die Wahrheit zu bringen, dann ist es nicht die Zeit zu philosophieren, sondern dann ist eigentlich die Zeit dafür da, das eigene Herz aufzumachen und Jesus reinzulassen. Und das will Pilatus beim besten Willen nicht machen. Und deswegen versteckt er sich hinter seinen Fragen. Er hat Angst davor, die Tür aufzumachen, Angst vor dieser Tür. Und das hat Pilatus übrigens gemeinsam mit den Menschen, die Jesus da abgeführt haben und ihn vor Pilatus bringen. Die haben auch Angst vor der Tür und der Türschwelle. Das ist eine interessante Sache in dieser Geschichte in Johannes 18, dass Pilatus ständig rein und raus geht. Rein von seinem Prätorium, in dem er ist und wo er Jesus verhört, und raus zu den Menschen, die Jesus da gebracht haben. Immer rein und raus. Warum? Weil die jüdischen Menschen, die da waren, eine Sache nicht wollten. Sie wollten nicht das Haus von Pilatus betreten. Und Johannes sagt uns auch, warum nicht? Weil Passa und man will sich nicht unrein machen. Und der Gedanke damals war, Unreinheit steckt an. Wenn ich das Haus eines dreckigen Heiden betrete, dann werde ich selber unrein. Und deswegen gehe ich da nicht rein. Deswegen ziehe ich mich zurück. Ich will nicht unrein werden. Und wisst ihr, was die gute Nachricht im christlichen Glauben ist? Dass Jesus diese Logik auf den Kopf stellt. Dass es bei Jesus genau andersrum ist. Dass Jesus sagt, Moment, nee, nicht deine Unreinheit steckt mich an. Sondern es ist genau andersrum. Meine Reinheit überträgt sich auf dich. Jesus ist der eine Reine. Und wo Jesus ist, und wer bei Jesus ist in seiner Gegenwart, werden auch wir rein. Es ist genau andersrum. Seine Reinheit steckt an. Deshalb besucht Jesus in den Evangelien all die Leute, die sich in ihren eigenen vier Wänden versteckt haben und die Angst davor haben, anderen die Tür aufzumachen. Das ist nicht weit weg von der Kreuzigungsszene in Lukas, wo Lukas erzählt, wie Jesus Zachäus begegnet. Vielleicht habt ihr die Geschichte vor Augen. Zachäus, der sein Leben an die Wand gefahren hat, der mit anderen Menschen keinen Kontakt hat, der nach Feierabend in seinen vier Wänden alleine hockt, zu dem sagt Jesus, heute muss ich in dein Haus kommen. Und dann, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Also, das ist doch wunderbar, dass Jesus das nicht abschreckt, wenn unser Lebenshaus manchmal aussieht wie eine Bruchbude. Vielleicht geht es dir auch so und du denkst, oh, ich weiß gar nicht, ob ich Jesus in mein Leben lassen möchte, denn mein Lebenshaus sieht wirklich nicht schön aus. Wenn mein Lebenshaus ein kleiner Palast wäre, dann wäre der westliche Flügel schon längst abrissreif. Aber all das schreckt Jesus nicht, weil nicht das, was bei uns kaputt ist, sich auf ihn überträgt, sondern andersrum, seine Reinheit steckt uns quasi an. Und Jesus kommt auch nicht nur zu Besuch bei uns, Jesus kommt, um zu bleiben. Jesus ist so einer, der hat schon mal ins Badezimmer die Zahnbürste ins Glas gestellt. Als Zeichen dafür, ich bleibe, bin nicht nur zu Besuch. Und Jesus hat in deinem Lebenshaus schon mal eine Schublade aufgemacht und da einige paar Socken deponiert. Und das macht nur jemand, der vorhat einzuziehen. Das ist das, was Jesus in deinem Leben vorhat. Deswegen hab keine Angst davor, wenn Jesus vor deiner Lebenstür steht. Es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass kurz bevor Jesus gekreuzigt wird, er seinen Jüngern die Füße wäscht. Auch als Zeichen dafür, ich bin gekommen, um euch reinzumachen. Denn das macht Jesus, wenn er in unser Leben tritt. Er macht uns rein. Und ich möchte euch noch von einer Sache erzählen, die habe ich die letzten Wochen entdeckt. Ein anderes kleines Buch, das ich sogar gelesen habe. Und das war nicht schwer, weil es ein Kinderbuch ist. Und dieses kleine Kinderbuch bringt, finde ich, sehr gut auf den Punkt, was da passiert, wenn Jesus ins eigene Leben tritt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Buch heißt Der Besuch. Von 2015 ist das. Von Antje Damm. Und es geht in diesem Buch um Elise. Und Elise lebt alleine in ihren vier Wänden. Elise hat keinen Kontakt mit anderen Menschen. Elise hat das, was man als Erwachsener wahrscheinlich sagen würde, hat Agoraphobie. Das benennt das Kinderbuch nicht so und das ist, glaube ich, auch ganz gut so, wenn es ein Kinderbuch ist. Also sie sitzt den ganzen Tag zu Hause bei sich allein und fühlt sich, na, also im Grunde zeigt das Buch ganz gut, wie sie sich fühlt. Es ist nämlich alles grau in diesem Buch. Bis eines Tages durch ihr offenes Fenster ein Papierflieger fliegt. Und dann klingelt es eine Zeit lang später an der Tür und da steht ein kleiner Junge, Emil. Und Emil stürmt rein, will ja seinen Papierflieger wieder haben und ihm fällt gleich ein, er muss auf Klo und saust durchs Haus und geht auf Toilette und nun ist Emil da. Und Elise fängt an, Emil was zu essen zu machen und mit ihm zu spielen. Und Stück um Stück merkt man in diesem Buch, wie alles sich so ein bisschen aufhält, wie es heller wird und heller wird. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Bild für das, was passiert, wenn Jesus in unser Leben tritt. Der Jesus, der am Kreuz unsere Sünde getragen hat und alles aus dem Weg geschafft hat, was uns von Gott trennt. Er tritt in dein Leben, er macht dich rein, er stellt dir Fragen, wie es dir wirklich geht, Fragen, die wie Küsse schmecken. Und Jesus ist gekommen, um dein Leben bunt zu machen. Amen.